südlichen freien Staaten, erster Greifmonat, Nachmittag. Lüsterne Gedanken, viele. Ach, Schmerzen von einer Woche Reiten, jede Menge. Magie, 5 von 10. Wir, das heißt Kirin, ich und Ashwin, haben unsere Reise bei Sonnenaufgang zusammen mit Garm und Amloki angetreten. Wir folgten dem Verlauf der Südstraße, bis sie nach Osten in Richtung der Zentaurenwälder abknickte. Die Reise dürfte noch 3 weitere Nächte dauern. Die ganze Zeit denke ich darüber nach, was passiert, wenn Dangem zurückkehrt. Und welche Rolle spielt Kirin dabei? Vater weiß es bestimmt. Aber fangen wir noch mal von Anfang an. Hast du gut geschlafen, Prinz Ashwin? Was ist geschehen? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Wer bist du? Ich bin Amloki. Die oberste Zivilistin von Kohl hat mich beauftragt, dich zu unserer schönen Stadt zu bringen. Lady Temat, die oberste Zivilistin, hat Ashwin zur Verteidigung gegen Dangem ausersehen, dessen baldiges Erscheinen die Simokwin-Prophezeiungen voraussagt. Ashwin soll der prophezeite Held sein. Er wird genügen. Er muss genügen. Bei Mantrik, einem großen Zauberer, soll Ashwin die nötige Schulung erhalten. Doch hat auch Dangem dunkle Verbündete, die sich auf seine Rückkehr vorbereiten. Meine Brüder, der große Rat soll beginnen. Wenn ich jemals Heere führen will, die Herrschaft des Menschen beenden, so ist klar, was ich tun muss. Ich muss Dangem zurückholen! Der letzte Held. Hörspiel in 3 Teilen. Nach dem Roman von Samit Basso. Teil 2. Das Vermächtnis der Raviana. Wach auf, Kirin. Ruckartig setzte Kirin sich auf und blickte um sich. Alle anderen schlafen offenbar. Hol das Buch hervor, Kirin. Wer spricht da zu mir? Die Stimme schien in seinem Kopf zu sein. Und sie klang seltsam vertraut. Hol das Buch hervor, Kirin. Schnell. Ich habe nicht viel Zeit. Er holte das Buch aus seinem Reisebeutel. Es war das einzige Buch von den Unübersetzbaren, das er bei dem Überfall retten konnte. Als er es berührte, glühten die Ränder in der Nacht so hell wie ein kleiner Alokaktus. Licht für das Lesen in der Nacht. Nicht übel. Öffne das Buch. Im Schein des glühenden Mondgoldes der Ränder sah er noch immer nur leere Blätter. Dann erschien eine dünne schwarze Linie auf der ersten Seite, wölbte sich, nahm Gestalt an. Ein Auge? Es zwinkert. Langsam formte sich ein Gesicht aus schwarzen Linien, wie von einem guten Maler entworfen. Es ist mein eigenes. Es war nicht sein Gesicht, sondern das einer Person, die ihm sehr ähnelte. Wer bist du? Ich hatte viele Namen. Doch der Name, den man am meisten benutzte, lautet Dämonenjäger. Das Wort brannte sich wie eine furchtbare Wahrheit in Kirins Gehirn. Er konnte es kaum fassen. Mein wahrer Name ist Narak. Warum sollte ich dir glauben? Beweis es mir. Du hast recht, Kirin. Es wäre dumm, einem Buch aus Imokoi zu trauen, nicht wahr? Du denkst an die Möglichkeit, dass Dangem mich geschaffen hat. Ich verstehe deinen Argwohn. Und ich werde dir Beweise liefern, Kirin. Aber derzeit kann ich das nicht. Der Wald, in dem du dich befindest, ist ein unheilvoller Ort. Er saugt meine Kraft auf. Und ich brauche die Kraft, um dir alles zu erklären. Verlass den Wald. So schnell wie möglich. Was soll ich tun? Verlasse den Wald heimlich. Nimm den Paschan mit. Sag niemandem ein Wort. Es ist äußerst wichtig, sag niemandem etwas. Du bist in großer Gefahr. Und ebenso jene, die mit dir reisen. Du musst am Leben bleiben, Kirin. Denn große und schreckliche Taten liegen vor dir. Es gibt einige Dinge, die nur von Ravianern vollbracht werden können. Pack deine Sachen und brich noch in dieser Nacht auf. Jetzt, sofort. Ich kann meine Gefährten nicht einfach so verlassen. Ich habe dich zurückgelassen, damit du zu Ende bringst, was von mir begonnen wurde. Du bist der tötende Sohn. Derjenige, von dem die Prophezeiungen nichts berichten. Wenn Dangem erscheint, so ist es deine Aufgabe, ihn zu töten. Nur du bist dazu imstande. Ich bin dein Vater, Kirin. Vertrau mir. Das Gesicht verschwand. Kirin kroch zu Maya und weckte sie vorsichtig. Leise erzählte er ihr von dem eben Erlebten. Was soll ich nur tun? Sie legte ihm den Kopf an die Schulter. Nichts. Hör nur auf, dir Sorgen um mich zu machen. Kirin schlang den Arm um sie. Eine Zeit lang saßen sie schweigend da. Kirin fühlte Maya in der Dunkelheit lächeln. Du liebst mich sehr, nicht wahr? Das weißt du. Du läufst in dieser Nacht nicht weg, oder? Kirin, versprich mir, dass du nach Bulwudis kommst. Ich komme nach Bulwudis. Sie umarmte ihn. Er hielt sie lange fest umschlungen, bis ihre regelmäßigen Atemzüge darauf hinwiesen, dass Maya eingeschlafen war. Als Maya am nächsten Morgen erwachte, waren Aschwin und Garm schon auf den Beinen und untersuchten Stachels nach Osten führende Fußspuren. Maya wollte sofort den Spuren folgen, aber Garm hielt sie auf. Kirin und Stachel sind nicht direkt an der Mission beteiligt und nur als deine Freunde mitgekommen. Sie konnten also jederzeit gehen. Außerdem dürfen wir keine Zeit verlieren. Wen auch immer Mantrik geschickt hat, um uns an der Küste abzuholen, er wird bestimmt nicht ewig warten. Es ist also besser, den Weg fortzusetzen. Kirin war müde und außer Atem. Endlich hatten sie den Waldrand erreicht. In einer Höhle schlugen sie dort ihr Nachtlager auf. Stachel wachte beim Höhlenzugang. Kirin hockte tief in der Höhle auf einem Felsen mit dem glühenden Buch in den Händen. Spät, aber nicht zu spät. Den Sternen sei Dank. Und dank dir, dass du den düsteren Wald verlassen hast. Die Linien des Gesichts waren jetzt dunkel. Viel dunkler als im düsteren Wald. Es wirkte stärker und härter. Ich glaube noch immer nicht an das, was du behauptet hast. Ob du meinen Worten Glauben schenkst, ob du die Aufgabe übernimmst, die ich für dich vorbereitet habe, diese und viele andere Entscheidungen bleiben dir überlassen. Gut, dann rede. Ich gehörte zu den ersten Ravianern, die in diese Welt geschickt wurden, um festzustellen, ob sie sich für uns eignete. Meine Familie hatte keinen Namen, keinen Clan. Und so schickte man mich als Ersten hierher. Ich stahl Bücher aus Bibliotheken, lernte Magie und den Kampf in den Straßen. Und als ich reicher wurde, spielte die Geburt keine Rolle mehr. Ich kaufte mir die Ausbildung, die ich mir wünschte. Und man stellte keine Fragen. Ich wurde zum mächtigsten Kriegermagier in Azroi. Und zum großen Helden der Ravianer. Nun, das hatte seinen Grund. Denn ich lernte Prinzessin Isara kennen. und verliebte mich bis über beide Ohren in sie. Und sie erwiderte meine Gefühle. Als der zornige Dangem Simoquin, den Träumer, gefangen nahm und in seinem Streitwagen nach Imokoi brachte, sah ich meine Chance, Isaras Hand für mich zu gewinnen. Ich betrat die Gruben von Imokoi und kehrte zusammen mit Lord Simoquin zurück. Das ist ja eine wirklich rührende Geschichte, aber wieso hast du gehofft, Isaras Hand zu gewinnen, indem du ihr den Verlobten zurückbrachtest? Ich gestehe, naiv gewesen zu sein. Allerdings war Simoquin in Imokoi grausam gefoltert worden und überlebte nicht lange. Ein Jahr später schworen Isara und ich uns heimlich Treue. An einem warmen Sommertag im Schatten der grauen Berge des östlichen Imokoi heirateten wir. Du bist genau ein Jahr nach jenem Tag geboren. Du scheinst ja auf mich gewartet zu haben. Ich habe auf dich gewartet, mein Sohn. Mir wurde klar, wenn es Dangem gelingen würde, nach 200 Jahren zurückzukehren, würden alle Ravianer die Welt verlassen haben. Ich musste sicherstellen, dass es bei seiner Rückkehr noch mindestens einen Ravianer gab. Ich braute einen Trank, der dich in Stein verwandeln würde, wenn das ravianische Portal zur nächsten Welt erschien. Und ich begann, dieses Buch zu schreiben, sodass ich eines Tages meinem Sohn bei den schrecklichen Dingen helfen könnte, die ihn erwarteten. Aber ich verstehe noch nicht ganz, warum bist du nicht selbst zurückgeblieben? Und warum in aller Welt hast du mich von Stachel wecken lassen? Und wie? In den Öfen von Imokoi hatte Dangem besondere Paschane erschaffen. Sie waren ihm auf ewig treu. Außerdem auch bösartig und von erbarmungsloser Schlauheit. Aber wie sollte ich herausfinden, was in den Köpfen von Dangems treuesten Dienern vorging? Ich musste nach Imokoi reisen und der Sache dort auf den Grund gehen. Natürlich. Du bist mal eben nach Imokoi gefahren. Isara wollte, wenn ich binnen eines Jahres nicht zurück war, meinen Tod rächen. Sie begann mit Vorbereitungen für ihren Todeszauber für Dangem. Auf der ganzen Welt gab es sonst niemanden, der zu einem solchen Zauber fähig gewesen wäre. Nicht einmal ich. Ich reiste also nach Imokoi, ließ mich gefangen nehmen und zu Dangem bringen. Zu jener Zeit fanden die größten Schlachten des großen Krieges statt. Dangem überließ mich der Obhut seines treuesten Dieners, Katar, der erste Paschan, den er in den Öfen von Imokoi geschaffen hatte und der tödlichste von ihnen. Ich wurde gefoltert, Kerin, über endlose Monate hinweg. Aber ich bereitete einen Zauber vor und wendete ihn bei dem Paschan Katar an. Sein Widerstand war sehr stark, aber schließlich musste er mir gehorchen. Katar befreite mich und er zeigte mir ein Ei, ein paschanisches Ei. Er erklärte mir, dass es sein eigenes Ei war, sein Sohn. Aus dem Ei würde ein Paschan so tödlich wie er schlüpfen. Ein Paschan, der eines Tages dabei helfen sollte, Dangem zurückkehren zu lassen. Kirin sah zu Stachel, der in der Dunkelheit beim Höhlenzugang hockte. Ich verstehe jetzt, Vater. Sag mir, was ich tun muss. Ich kenne Dangems Plan nicht, aber ich weiß, dass er zwei Dinge betrifft. Die Einigung seiner früheren Gefolgsleute und den Paschan, der dich begleitet. Dann Dangems Diener werden dich finden, Kirin. Wenn sie zu dir kommen, musst du deinen Zorn unter Kontrolle halten und mit ihnen zusammenarbeiten. Ich soll mit ihnen zusammenarbeiten? Ja, Kirin. Du musst warten, bis Dangem tatsächlich zurückkehrt, um ihn dann zu töten. Niemand weiß mehr über Dangem als ich. Dangem hatte immer einen zweiten geheimen Ersatzplan. Deshalb hindere seine Diener nicht daran, ihn zum Leben zu erwecken. Hilf ihnen dabei, wenn es notwendig ist. Dein Ziel ist Dangem. Ich bin kein Held. Wie soll ich Dangem töten? Sohn, verzweifle nicht. Ich habe 4 Geschenke für dich und gebe sie dir nacheinander, wenn du für sie bereit bist. Du bist der Sohn der beiden mächtigsten Ravianer, die jemals Azoi betreten haben. Deine Macht ist weitaus größer, als du ahnst, Kirin. Sohn von Narg und Isara. Meine erste Gabe für dich ist Erinnerung. Ein Licht, das auf die schlafenden Winkel deines Bewusstseins fallen wird, die du vergessen hast. Kirin legte die Hand auf die Seite des Buches, auf das Gesicht seines Vaters, dessen Linien sich auflösten und wie Schlangen umherkrochen, um sich zu einer Hand zu formen. Genauso groß wie die Kirins. Er hatte das Gefühl, dass die Hand im Buch seine eigene ergriff. Und dann strömte Kraft in ihn. Plötzlich sah, hörte und fühlte er wie nie zuvor. Die Luft ist voller neuer Geräusche, neuer Gerüche und neuer Farben, selbst in der Dunkelheit der Höhle. Und dann verlor Kirin das Bewusstsein und sank zu Boden. Mantriks Hütte ist die größte auf der Insel. Denn jedes Mal, wenn sie explodierte, wurde sie ein wenig größer wieder aufgebaut. Herein. Als Ashwin eintrat, sah er Mantrik über ein Gewirr aus Schläuchen und Glasgefäßen gebeugt. Eine grüne Flüssigkeit blubberte darin. Mantrik scheint den großen schwarzen Kessel auf dem Feuer vergessen zu haben. Ashwin trat näher und blickte in eine rosarote, klebrige Masse. Ich glaube, der Kessel kocht über. Mist, duck dich! Mantrik drehte sich nicht einmal um, bevor er unter einen Tisch sprang. Was? Der Kessel explodierte. Das Innere der Hütte war plötzlich rosarot. Interessant. Es hat deinen Mund versiegelt. Als Ashwin zu sprechen versuchte, entstand eine rosarote Blase vor seinen Lippen. Ashwin blies etwas kräftiger und die Blase platzte. Wie kriege ich das Zeug ab? Keine Ahnung. Roll dich auf den Boden oder so. Wolltest du mir nicht etwas mitteilen? Ich habe meine Morgenübungen absolviert. Gut, gut. Dann kannst du ja schon mit dem Mittagsprogramm anfangen. Und mach dir keine Sorgen wegen des rosaroten Zeugs. Früher oder später löst es sich auf. Hoffentlich. Ashwin stapfte fort, ultra pink und gereizt. Mantrik blickte ihm versonnen lächelnd durch das Fenster nach. Dann bemerkte er in seinem Augenwinkel eine kleine Lichtveränderung. Ich weiß, dass du da bist. Ich habe dich gesehen. Hör auf, dich zu verstecken und komm herein. Der silberne Dolch betrat die Hütte und wirkte ein wenig verlegen. Es freut mich, dich wiederzusehen. Sie umarmten sich und lachten. Waren sie doch alte Freunde. Nun, was hältst du von unserem Helden? Hat eindeutig Potenzial. Aber es spielt keine Rolle, was ich von ihm denke. Wir können es uns nicht leisten, ihn zu verlieren. Deshalb bin ich hier. Die Zivilistin will diesmal kein Risiko eingehen. Wir müssen dafür sorgen, dass dieser Held am Leben bleibt. Er wird der Letzte sein. Die Zeit genügt nicht, um einen anderen auszubilden. Aber das ist das geringste unserer Probleme. Ich bin besorgt, Mantrik. Der Paschan, von dem ich dir erzählt habe, er ist verschwunden. Und mit ihm Kirin. und unsere Gegner suchen nach dem Paschan. Du willst ihnen folgen? Nein, ich habe versprochen, hier zu bleiben. Die Vanaren kämpfen gegen uns, Mantrik. Das hat selbst die Zivilistin nicht vorausgesehen. Etwas Seltsames geschieht. Ich fühle es. Stachel saß auf dem Felsen und hielt das Buch in den Händen. Er sah Kirin an. Du hast mir noch nicht verraten, was du in der vergangenen Nacht gemacht hast. Kirin nahm auf dem Boden Platz, zu Stachels Füßen, und erzählte ihm Naraks Geschichte. Dein Vater hat also meinen getötet. Ja. Und meine Mutter hat Dangem getötet, der deine Eltern erschuf. Stachels Augen glühten grün. Kirin setzte sich neben ihn auf den Felsen. Er dachte kurz daran, Stachel zu umarmen, nahm dann aber Abstand von dieser Idee. Vermutlich hätte er sich dabei verletzt und lächelte. Gut. Volle 20 Sekunden diesmal. Reib dir jetzt den Schlamm aus den Augen und lass uns von vorn beginnen. Aschwin lag mit dem Gesicht nach unten im Schlamm. Es war erst der siebte Tag seiner Ausbildung und er hasste Gam bereits. Aschwin stand auf und nahm den Stab, den ihm der Vamane aus den Händen geschlagen hatte. Du brauchst dich nicht mies zu fühlen. Avrantina sind nur beim Bogenschießen gut. Aber du bist jung und stark. Aschwin sprang vor. Gam wich einen Schritt zurück und brachte den jungen Prinzen erneut zu Fall. Diesmal rappelte sich Aschwin schneller hoch und griff sofort wieder an. Es mangelt dir an Geduld, aber das ist kein Problem, wenn die Sterne dir hold sind. Und du hast einen natürlichen Hang zu Gewalt, der dir gut zustatten kommt. Die andere Sache, die dir fehlt... Gams Stab traf Aschwin auf die Fingerknöchel und auf den Rücken, sodass er seine Waffe mit einem überraschten Schrei fallen ließ. Ist Technik, die ich dich lehren kann. Der größte Teil des Kampfes betrifft den Geist. Natürlich kann ich dich in diesem Jahr nicht alles lehren, was du wissen musst, aber du lernst schnell. Können wir jetzt was anderes probieren? Schon nach der intensiven Yoga-Sitzung am Morgen war er müde gewesen. Und Gam hatte nicht unbedingt Rücksicht darauf genommen. Darf ich es einmal versuchen? Maya hatte an einem Baum gelehnt, alles beobachtet und gelegentlich gegrinst. Solltest du deinem Vater nicht bei magischen Übungen Gesellschaft leisten? Er hat zu tun. Sie nahm einen Stab. Greif an! Ich kämpfe nicht gegen Mädchen. Meine Familie stammt aus Durk. Nennt man durganische Kriegerinnen in Avanti Mädchen? Aschwin hob seinen Stab. Schön. Gam trat zurück und schaute mit wohlwollender Miene zu. Sie bewegten sich wachsam im Kreis, dann griffen sie an. Nach wenigen Sekunden flog Mayas Stab fort. Aschwin hob seinen zum Schlag, hielt dann aber inne. Hast du Angst? Schlag zu! Er schloss die Augen und schlug zu. Doch er traf nichts. Verwundert öffnete er wieder die Augen. Er stand noch immer vor Maya. Sie war nicht zur Seite gesprungen, hatte sich auch nicht geduckt. Magie ist sehr stark in Bolvodes. Nicht an jedem Ort wäre ich hierzu imstande. Aschwin sah verblüfft auf seinen Stab. Er war nicht mehr da. Stattdessen hielt er eine Rose in der Hand. Maya nahm sie von ihm entgegen. Oh, vielen Dank, der Herr. In ihrer Hand wurde die Rose wieder zum Stab. Sie klopfte damit auf Aschwins Kopf und gab ihn dann zurück. Aschwin starrte sie zornig an und ließ seinen Stab mit einem schmerzerfüllten Schrei fallen, als er plötzlich glühend heiß war. Das war nicht fair! Aschwin blickte auf seinen Stab hinab, der zischte und qualmte und sich in Asche verwandelte. Magie ist niemals fair! Wir sehen uns später beim Essen. Maya ging und Gam blickte ihr lächelnd hinterher. Das reicht für heute. Er hatte die Zauberin um diesen kleinen Auftritt gebeten. Kirin fragte sich, welches geheimnisvolle Ungeheuer in diesem uralten Wald nach ihm suchte. Aber was auch immer es sein mag, ich hoffe, dass es bald kommt. Eine Woche war vergangen und er langweilte sich. Er verließ die Höhle und genoss die Sonne, die durchs hohe Blätterdach fiel. Da spürte er es zum ersten Mal. Es war nicht viel, nichts Alarmierendes. Nur eine plötzliche Wachsamkeit, begleitet von einem Hauch Furcht. Wo ist der Pascha-Lord? Stachel kam aus der Höhle, mit ausgefahrenen Krallen und gesenktem Kopf. Er hatte nie bedrohlicher ausgesehen. Nein, Stachel, nein. Lass uns erst hören, was der Fremde von uns will. Ich entschuldige mich für den recht ungebührlichen Auftritt. Ich bin Bali, König der Vanaren von Brihadaranya. Ich brauche deine Hilfe, Kirin. Und auch die Stachels. Woher kennst du unsere Namen? Wir haben einen gemeinsamen Freund. Wen? Du kannst jetzt hervorkommen. Es ist alles sicher. Ein grünes Geschöpf kroch hinter einem Baum hervor und lächelte unsicher. Kirin starrte es ungläubig an. Huba? Zu Dienst. Aber wie kommst du um alles... Lass mich erklären. Plötzlich tönte der Klang eines Horns durch den Wald und in der Ferne donnerten Hufe. Verdammt, die Menschenpferde sind uns gefolgt. Er drehte sich zu Kirin um. Du weißt bestimmt, worum es mir geht. Und du weißt auch, dass du mir helfen musst. Zusammen können wir den Rakshas zurückholen, da bin ich sicher. Ich würde dir gern alles erklären, aber wir haben keine Zeit. Die Menschenpferde werden gleich hier sein. Wir müssen nach Norden und schnell. Bali hob sich Huber auf die Schulter. Folgt mir! Bali schwang sich fort, wurde zu einem dunklen Schemen, der von Ast zu Ast flog. Huber wurde auf seiner Schulter durchgeschüttelt. Kirin sah Stachel an, der nur mit den Achseln zuckte. Sie atmeten beide tief durch und begannen zu laufen. Dorf auf der Insel Bolvudis, 12. Greifmonat. Anzahl der erlernten neuen Zauber? 2. Aschwins Attraktivität? 6 von 10. Magie? 8 von 10. Ein weiterer guter Tag. Ich frage mich, was Kirin macht. Ich bin wirklich sehr besorgt um ihn. Und Aschwin? Ach, Aschwin, ich glaube nicht, dass zwischen uns jemals etwas sein kann. Er kann sich nicht mit der Tatsache abfinden, dass ich viel gescheiter bin als er. Und vermutlich auch imstande wäre, ihn in einem Kampf zu besiegen. Aber ich flirte erbarmungslos mit ihm, weil er unerträglich nett und attraktiv ist. Und seine breiten Schultern teilen mir mit, dass er ein ausgezeichneter Jäger und Sammler und Beschützer unserer 17 Kinder sein wird. Ach, warum musst du dich nur so ernst nehmen? 2 Tage und Nächte waren sie ohne Pause gelaufen. Schließlich erreichten sie einen donnernden Wasserfall. Hier kletterte Bali spielerisch leicht an der Felswand empor. Huber klammerte sich verzweifelt an ihm fest und quiekte voller Furcht. Bali erreichte einen Sims, der zu einer Tunnelöffnung führte. Kurze Zeit später ließen 2 Vanaren Seile für Kirin und Stachel herab. Die beiden kletterten inmitten der tosenden Wassermassen empor. Stumm traten sie in den Tunnel. Wie habt ihr diesen Ort gefunden? Durch Zufall. Hier sind wir nahe der nördlichen Grenze dieses schäbigen Waldes. Aber die Grenze ist jetzt bewacht. Doch über unsere Flucht reden wir später. Sag uns, wer bist du, Kirin? Mein Freund Huber hat mir erzählt, dass du magische Dinge in seinem Laden gekauft hast und dass du ein mächtiger Magier bist, aber kein Zauberer von Enki. Wie kommt es, dass der Pascha Lord Stachel dir folgt? Kirin sah Stachel an. Meine kleine erfundene Geschichte wird hoffentlich funktionieren. Sie musste funktionieren, wenn er am Leben bleiben wollte. Huber hat die Wahrheit gesagt. Ich bin tatsächlich ein Magier. Wahrscheinlich bin ich sogar der größte Magier der ganzen Welt. Stachel ist der Sohn Kartars, des treuesten Dieners des großen Dangem. Ich weiß. Das dürfte der Grund sein, warum Stachel ebenso intelligent ist wie ein Vanar. Nein. Seine geistigen Kräfte sind ein Geschenk. Ein Geschenk von mir. Denn ich bin Kirin, der Karismann. Kirin versuchte, hochmütig zu klingen. Wenn du ein wahrer Diener Dangems bist, hast du natürlich von den Karismännern gehört. Nein, Kirin. Die Vanaren haben leider nicht am großen Krieg teilgenommen, wie du bestimmt weißt. Nun gut. Die Karis-Männer waren, sind ein Geheimbund von Magiern, der sich zur Aufgabe gemacht hat, jenen zu helfen, die den großen Rakshas in die Welt zurückbringen. Ja, Stachels Ei... Bali nickte nachdrücklich bei diesen Worten. Offenbar hatte er auch davon gehört. Wurde mit einem Zauber belegt, der ihn veranlasste, mich zu suchen. Ich bin der letzte Karismann. Die anderen Mitglieder der geheimen Bruderschaft wurden von Kohls bösen Zauberern getötet. Sie suchten auch nach mir, kannten aber mein Antlitz nicht. Bevor das Oberhaupt der Karismänner einen rätselhaften Tod starb, wies er mich an, in den Zentaurenwäldern zu warten, bis dann Games Diener mich finden würden. Bali schien skeptisch zu sein. Wo sind die unübersetzbaren Bücher? Zeig sie mir, schnell. Das beeindruckte Bali wirklich. Ich war nicht sicher, ob du die Wahrheit sagst. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Bali winkte einem anderen Vanaren zu, der einen Beutel hervorholte. Er entnahm ihm 5 der unübersetzbaren Bücher. Und Kirin fühlte ein aufregendes Prickeln im Bauch. Ich werde mir diese Bücher vornehmen und sehen, was ich tun kann. Sind bisher keine Vorbereitungen getroffen worden? Doch. Überall auf der Welt entstehen Heere. In der Nacht des nächsten Vollmonds wird eine große Versammlung im Herzen von Vriataranya stattfinden, in meiner großen Hauptstadt. Dort kommen alle Gefolgsleute Dangems zusammen. Aber wir wissen nicht, wie wir den Rakshas zurückholen sollen. Vielleicht liegt die Antwort in den Büchern. Ich verstehe nicht, welche Rolle Huba bei dieser Sache spielt. Früher hasste ich die Asur. Ich hielt sie für ekelhaft, für Maden, die man zertritt. Huba lächelte scheu. Mein Freund, der skuanische Lord Bjorkun, war auf der Spur des schrecklichsten Paschan der Welt. Die verdammten Nordleute haben mir mein Leben weggenommen. Ich habe ihm alles über Stechel gesägt und ihm geholfen. Aber diese verdammten, ich meine, guter Mann, dieser Bjorkun. Bjorkun beauftragte Asuren nach Stachel zu suchen. Aber zu jenem Zeitpunkt hattet ihr bereits die Stadt verlassen. Deshalb erwies sich Huber als großer Segen. Bjorkun schnappte ihn und als Gegenleistung dafür, ihn am Leben zu lassen, erfuhr er von Stachel und einem geheimnisvollen Zauberer namens Kirin, von dem er nie zuvor gehört hatte. Bjorkun überließ Huber mir und ich wies meine Soldaten an, nach Stachel zu suchen und auch nach seinem mysteriösen Herrn. Und was ist nun euer Plan? Wir warten hier eine Weile und du kannst die Zeit für den Versuch nutzen, die Bücher zu lesen. Er öffnete das erste Buch, das von Folter berichtete. 2 andere Bücher zeigten die Runenschrift, an die er sich erinnerte. Doch er wusste nicht, um welche Sprache es sich handelte. Das 4. und 5. Buch waren in Ravianisch geschrieben, aber die Worte blieben Kirin fremd. Es war kaum zu glauben. 200 Jahre lang waren die Zauberer von Kohl nicht imstande gewesen, die Unübersetzbaren zu entziffern. Und ich, Kirin, habe es in einer Stunde geschafft. Und Antwort gefunden auf die wichtigste Frage. Es stand in einem kleinen Notizbuch mit rotem Umschlag. Und zwar gleich auf der ersten Seite. Mit grüner Tinte hatte Kirin eine Übersetzung zwischen die Zeilen geschrieben. Er hatte sie auf Ravianisch geschrieben, damit er die einzige Person blieb, die sie lesen konnte. Wenn die Zauberer in Kohl den Asuren gegenüber etwas toleranter gewesen wären, hätten sie es herausgefunden. Vielleicht war es die ravianische Schrift, die sie in die Irre geführt hat. Wie clever, das Schreiben von asurischen Worten mit ravianischen Buchstaben. Kirin hatte sofort Huber herbeigerufen und ihm die Worte vorgelesen. Und als im Gesicht des Asuren Erkennen und Aufregung erschienen, hatte er ihn durch den Tunnel zum Wasserfall gezogen und dort, im Licht, das durch den Vorhang aus Wasser fiel, mit Hubas Hilfe die erste Seite des Buches übersetzt. Jetzt wusste er, wie man Dangem zurückholte. Wer auch immer mich zurückbringt zu den Tagen des Ruhms, empfängt die Gnade dieser Aufgabe. Reise zum Kreis der Dunkelheit, wenn der Mond voll ist, im Monat der Drachen, und lege 5 Objekte in den 5-eckigen Altarstein. Erstens eine Kralle aus der Hand des Sohnes von Katar, Lord der Paschaner und mein treuester Diener und Berater. Denn ich werde die Paschaner wieder vereinen. Zweitens den kostbarsten Edelstein, den die Menschen kennen. Drittens eine Djinn-Lampe aus dem Sand des Westens. Denn Djinnen, Ifrit und Rakshas sind meine Geschwister und ihre Welt ist meine Welt. Viertens die eiserne Krone der Asuren. Denn wenn die Asuren vereint sind, kann ihnen nichts widerstehen. Fünftens und besonders wichtig, bring mir Tatsus Panzerhandschuh, auf dass ich wieder über die Drachen gebieten kann. Bring mir diese 5 Dinge, und wenn meine Gefolgsleute geeint sind und der Mond voll ist im Monat der Drachen, werde ich zurückkehren und euch geben, was sich eure Herzen wünschen. Eine Welt der Wahrheit und Schönheit. Reicher an Macht und Wohlstand, als ihr euch erträumen könnt. Danke, Karisman. Worte können nicht zum Ausdruck bringen, wie viel Freude und Hoffnung du mir gegeben hast. Wir werden die Gefolgsleute von Dangem einen und die 5 Gegenstände herbeischaffen. Bei Einbruch der Nacht verließen die Vanaren die Höhle. Sie hielten sich nicht gern in geschlossenen Räumen auf und gingen nach draußen, um abwechselnd Wache zu halten, während die anderen schliefen. Kirin lehnte sich in der zentralen Höhle an die Wand und schlief kurze Zeit später ein. Du siehst aus wie ich. Hast aber die Augen deiner Mutter. Er war sofort hellwach und fuhr herum. Huba schlief in einer Ecke und Stachel beobachtete ihn. Kirin holte das Buch hervor. Dort war sein Vater und er lächelte. Haben Dangems Vasallen dich gefunden? Ja. Kirin berichtete flüsternd von den Ereignissen der letzten Tage. Er erzählte Narak von den 5 Dingen, die sie beschaffen mussten, um Dangems Rückkehr zu ermöglichen. Das sind interessante Neuigkeiten. Und du hast in einer Stunde geschafft, was den menschlichen Zauberern in 2 Jahrhunderten nicht gelang. Ausgezeichnet, Sohn. Soll ich den Vanaren dabei helfen, die benötigten Gegenstände zu beschaffen? Ja, hilf ihnen. Gewinn ihr volles Vertrauen. Lass mich schnell erzählen, denn meine Kraft schwindet mit jedem Wort, das ich spreche und mit jedem unheilvollen Geschöpf, das in der Welt erscheint. Kennst du die Legende von Wohls Streitwagen, Sohn? Ja. Als ich in den Verliesen von Imokoi Wächter tötete und Gefangenen die Freiheit wiedergab, fand ich einen alten Bamanen, der mit dem Kopf nach unten in einer dunklen Kammer hing. Es war Wohl. Jahre der Folter hatten Geist und Körper ruiniert, aber er belohnte mich großzügig für die Befreiung. Er nannte mir den Zauberspruch, der den Streitwagen aus den Tiefen der Erde holt. Ich habe dir 5 Geschenke versprochen, Kirin. Dies ist mein 2. Geschenk für dich. Wohls Streitwagen. Hast du schon mal von den 7 Helden gehört, Ashwin? Ja. Dann komm mal mit. Ich möchte dir etwas zeigen. Im Schein einer schwebenden Feuerkugel führte Mantrik Ashwin durch ein Labyrinth aus Kavernen, das sich unter der Insel erstreckte. Gam und Maya schlossen sich ihnen an, folgten ihm durch spiralförmig nach unten reichende Tunnel und tiefe Höhlen. Was weißt du über die 7 Helden? Niemand weiß, auf welche Weise sie durch die Welt gereist sind. Es ist bekannt, dass sie die Streitkräfte des hudlumischen Auflebens in Ventelot schlugen, um am gleichen Tag in Elaken die plündernde Mumie von Mulgarib töteten. Doch nicht einmal fliegend hätten sie in nur einem Tag von Ventelot nach Elaken gelangen können. Das Das Geheimnis wurde nie gelüftet. Garm wirkte zufrieden. Ashwin hat ein gutes Gedächtnis. Es schadet nie, wenn Schüler ein wenig Klugheit mitbringen. Heute, Ashwin, findest du die Antwort. Sie betraten eine kleine Höhle, in der ein Spiegel stand. Von einem wunderschönen, mit Rubinen durchsetzten goldenen Rahmen umgeben. Weiches, silbriges Licht ging von ihm aus. Oh, das Licht! Das ist der Spiegel von Iselosis. Ihr seht nun den Grund dafür, warum ich die letzten 3 Jahre auf der Insel verbracht habe und warum ihr hier seid. Sie standen vor dem Spiegel und stellten fest, dass ihre Spiegelbilder viel deutlicher als sonst waren. Simokwin, der Träumer, und Jadur, Zauberer von Kol und einer der 7 Helden, schufen diesen Spiegel. Und 6 andere wie ihn. Einer für jeden Helden. Dies ist der zentrale Spiegel. Der Spiegel von Iselosis. Oberhaupt der 7 Helden. Während der frühen Jahre der Ära des Schreckens brachte man ihn hierher auf die Insel Bolvudis, um ihn vor den Augen Dangems und seiner Spione zu verbergen. Wenn sich die Helden für ihre Missionen versammeln wollten, traten sie in ihrer Heimat in den Spiegel, der sie hierher brachte, in diese Höhle. Wie hast du das herausgefunden? Vor einigen Jahren entdeckte ich Jadurs geheimes Tagebuch in einer staubigen Ecke der Bibliothek von Enki. Und darin war beschrieben, wie er die Spiegel geschaffen hatte. Daraufhin machte ich mich auf den Weg nach Bolvudis. Und diese Spiegel, diese Tore, jeder kann sie nutzen? Nein. Nur die 7 Helden waren dazu imstande. Doch in seinem Tagebuch schrieb Jadur, dass er nach Simokwins Prophezeiung den Zauber des Spiegels änderte, um jeden wahren Helden passieren zu lassen. Deshalb sind wir hier. Jetzt wird sich erweisen, ob Ashwin wirklich der Held ist, von dem Simokwin gesprochen hat. Bist du sicher, dass der Spiegel noch funktioniert? Ich weiß nur, dass der Held den Namen des Helden nennen muss, dessen Spiegel er erreichen möchte, bevor er in diesen Spiegel tritt. Warum hast du auch Garm und mich hierher geholt? Wenn nur ein wahrer Held durch den Spiegel gehen kann, müssen wir auf die althergebrachte Art reisen, oder? Ich glaube nicht. Ich denke, nur ein wahrer Held kann den Spiegel öffnen. Aber die 7 Helden waren mit allem Komfort unterwegs, begleitet von Bediensteten, die geschworen hatten, nichts über die Spiegel zu verraten. Wenn ein Held durch den Spiegel gegangen war, blieb das Tor vermutlich eine Zeit lang offen. Ich weiß es nicht genau. Dies sind Mutmaßungen. Wir finden es gleich heraus. Wenn Ashwin also der Held ist, so sollte er imstande sein, diesen Spiegel zu durchschreiten und einen der 6 anderen zu erreichen? Ja. Und dann? Wir üben noch ein wenig länger und warten darauf, dass Dangem zurückkehrt? Das klingt nicht nach einem großartigen Plan. Zugegeben. Aber wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Ich werde Ashwin mit verschiedenen Missionen losschicken, damit er mehr über die Welt erfährt, in der wir leben. Damit er magische Objekte findet, die später sein und euer Leben retten können. Wenn er bereit ist oder wenn Dangem zurückkehrt, was auch immer zuerst der Fall sein mag, machen wir uns auf den Weg nach Kol und die oberste Zivilistin wird den Namen von Ashwin verkünden, des Helden der Simokwin-Prophezeiungen, und er wird als Kämpfer der Stadt gegen Dangems Streitmacht ziehen. Aufregung leuchtete in Ashwins Augen. Auf diesen Augenblick hatte er gewartet. In der Prophezeiung heißt es, dass ich die mächtigsten Waffen der Welt tragen werde. Das Schwert, das die Zivilistin und ich für Ashwin ausgesucht haben, ist das eines der 7 Helden. Das legendäre Schwert der Königin Raka von Durk, der berühmtesten Kriegerkönigin der Geschichte. Es gibt noch andere Schwerter. Natürlich habe ich von Rakas Schwert gehört. Aber glaubst du wirklich, dass es das beste Schwert für Simokwins Helden ist? Ich meine, es hat nicht einmal einen Namen. Und magische Schwerter sollten Namen haben. Im Osten geben wir unseren Schwertern keinen Namen. Wir halten so etwas für dumm. Ach ja, dafür gebt ihr euren Bögen und Pfeilen Namen, was natürlich viel intelligenter ist. Es gibt mehrere Gründe, warum wir das durganische Schwert für Ashwin ausgewählt haben. Zunächst einmal, die Beschaffung des Schwerts ist nicht mit Gefahren verbunden. Ach so. Aber es wird eine gute Übung für euch sein, durch den Spiegel zu schreiten. Wo in Durk befindet sich denn der Spiegel? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich irgendwo im Palast. Holen wir das Schwert. Tritt vor, Ashwin. Und lass uns sehen, ob du wirklich der Held bist, den Simoquin in seinen Träumen sah. Nenn den Namen des Helden, Ashwin. Raka. Ashwin berührte die glatte Oberfläche des Spiegels versuchsweise mit dem Finger. Er fühlte etwas, das kälter war als Eis. Rasch zog er den Finger zurück, und zurück blieb ein schwarzer Abdruck am Spiegel. Es funktioniert. Wie in Wasser geschüttete Tinte breitete sich der schwarze Fleck aus und wurde zu einer Wolke, die das Oval des Spiegels ausfüllte. Bald war alles schwarz und helle Punkte erschienen in der Dunkelheit, funkelten in ihr wie... Ist das der Nachthimmel? Entweder das, oder es ist nur ein hübsches, modisches Muster. Tritt vor, Ashwin. Ashwin atmete tief durch und machte einen Schritt nach vorne. Er hatte das Gefühl, durch einen seidenen Vorhang zu treten, als die Dunkelheit wie weiches Tuch über ihn strich. Plötzlich wehte ihm Wind entgegen. Eine Sekunde verstrich, lang wie ein Jahr, und dann berührte sein Fuß marmornen Boden. Ashwin trat aus dem Spiegel und sah sich um. Ich bin in Durk. Die ersten Sonnenstrahlen vertrieben gerade die Dunkelheit unter den Wipfeln der Zentaurenwälder. Kirin hockte tief in einer Erdmulde. Anal Natra. Dovas Betat. Doch Jel Nienwe. Die Erde erbebte. Kirins Hand wurde in den Boden gesogen, als hätte er sich plötzlich in Wasser verwandelt. Um ihn herum schien sich der Boden in wellenförmigen Bewegungen aufzuwerfen. Was machst du da, Charisma? Ich rufe Wuls Streitwagen, mit dem Dam Gem während des Großen Krieges unglaublich schnell durch die Welt reiste. Vielleicht sollten wir uns reisefertig machen. Es sei denn, du möchtest zu Fuß gehen. Die Erde bebte erneut. Und unter Kirin erhob sich eine große Blase, so mächtig wie der Kreis selbst. Dann platzte das Gebilde lautlos und hinterließ einen Krater. Kirin blickte hinab auf einen tönernen Streitwagen und auf eine Gestalt, die die gigantische Rikscha zog. Ein Golem. Niemand von den Anwesenden hatte jemals einen leibhaftigen Golem gesehen. Aber Kirin kannte die tönernen Diener der Vamanen von Bildern. Ich bin Mhritik, Volkswagenlenker. Ich diene dir dein Leben lang. Wie lautet dein Name, Herr? Kirin, wie lange brauchst du, um es nach Vrihataranya zu bringen? Zu welchem Ort in Vrihataranya? Vanapuri. 3 Tage, Herr. Kirin trat in die Mulde. Stachel und Huber taten es ihm nach. Sollen wir aufbrechen, Herr? Ja. Mhritik schloss die großen Hände um die Stangen der gigantischen Rikscha. Die Passagiere sahen, wie über ihnen Erde zu einer Kuppel aufstieg und der Kreis aus Licht immer kleiner wurde, bis er schließlich ganz verschwand. Wir befinden uns jetzt im Innern der Blase. Bali zitterte. Die Finsternis behagte ihm nicht. Ein Schütteln und Ruckeln lief durch den Streitwagen. Sind wir unter der Erde unterwegs, Mhritik? Ja, Herr. Wir müssen also 3 Tage in völliger Dunkelheit verbringen. Nein, Herr. Wenn wir den romanischen Tunnel erreichen, dann kehrt es nicht zurück. Was in aller Welt war das? Wer war dieser Mann? Prinzessin Rukmini griff nach einem Bademantel und bedeckte sich. Hör auf, Wasser über mich zu gießen. Jetzt ist der Bademantel nass. Hol meinen Sari. Die Dienerin warf einen letzten verträumten Blick Richtung Spiegel. Er ist sehr attraktiv. Es ist ein Zeichen von Unheil. Kommentierte Nidi, Rukminis Kammerzofe, mit unheilvoller Ahnung. Nie zuvor ist das heilige Wasserritual des Morgens gestört worden. Der Mann muss gefunden und getötet werden. Ach, mach dich nicht lächerlich, Nidi. Hast du das Gesicht des armen Mannes gesehen? Es war ganz offensichtlich nicht seine Absicht, mich beim Bad zu stören. Dies scheint ein magischer Spiegel zu sein. Ich wusste nichts davon, Majestät. Es ist meine Schuld. Vor vielen Jahren habe ich diesen Spiegel in die Kammer des Morgenbads gebracht. Ich hatte keine Ahnung und fand es einfach nur schade, dass ein so hübscher Spiegel in einem kleinen Zimmer im Turm lag. Mich trifft die Schuld an der Entweihung des heiligen Rituals. Ich sollte auf der Stelle hingerichtet werden. Ach, sei still, Nidhi. Eigentlich bin ich froh, dass dies passiert ist. Jetzt ist das Ritual nicht mehr heilig und ich kann endlich allein baden, was ich mir immer gewünscht habe. Aber holt ein paar Speere für alle Fälle. Wie ich die Männer kenne, wird er zurückkehren. In Ashwins Gesicht rangen Rot und Violett miteinander, aber schließlich zwangen ihn die durchdringenden Blicke der anderen zum Sprechen. Was ist passiert, Ashwin? Du bist ganz rot im Gesicht. Bist du einem Ungeheuer begegnet? Einem Rakshas? Nein, wir müssen ein anderes Schwert wählen. Das Sindur kommt jetzt nicht mehr in Frage. Was hat dich so durcheinander gebracht? Du warst kaum 10 Sekunden fort. Ich fand mich in einem Badezimmer wieder. Und Königin Rukmini war nicht bekleidet. Ach so. Na schön. Wenigstens wissen wir jetzt, dass der Spiegel funktioniert. Ich werde nach dem Schwert schicken lassen. Aufregung vibrierte in Vanarpuri. Vanarische Wächter thronten in hohen Bäumen und hielten nach Gefahren Ausschau. Anspannung lag in der Luft. Denn in dieser Nacht sollte die geheime Versammlung von Dangems Anhängern stattfinden. Kirin und Stachel, ihr seid nun Mitglieder der Bruderschaft der Erneuerung. Die Identität der anderen Mitglieder wird euch enthüllt. Er stellte Kirin und Stachel Björkun, König Lir, Oma den Schrecklichen und Ronin, einen Samurai aus Xian, vor. Ich habe den Brüdern vom Paschan Lord und von dir berichtet, Charisma. Sie sind einstimmig der Ansicht gewesen, dass du Mitglied dieses geheimen Rates werden solltest. Aber die anderen wissen noch nichts von den Objekten, die wir beschaffen müssen, damit der große Rakshas zurückkehren kann. Um Dangems Rückkehr zu ermöglichen, müssen wir 5 heilige Gegenstände holen. Der erste ist eine Kralle von Stachel, die wir bereits haben. Verfügen wir auch über die eiserne Krone der Asuren? Sie befindet sich in Imokoi, aber sie ist in unserem Besitz. Ich kann sie dir geben. Der kostbarste Edelstein, den die Menschen kennen? Die Träne des Himmels befindet sich auch schon in unserem Besitz. Eine Djinnlampe aus dem Sand im Westen ist in meinem Besitz. Das 5. Objekt ist Tatsus Panzerhandschuh. Es erübrigt sich der Hinweis, dass der Panzerhandschuh von Tatsu nicht in unserem Besitz ist. Doch wir dürfen hoffen, Brüder. Wir haben bereits 4 der 5 Objekte, die wir für den Zauber benötigen. Er richtete seinen aufmerksamen Blick auf Ronin. Lasst uns darüber sprechen, wie wir uns Tatsus Panzerhandschuh beschaffen. Ronin, bist du imstande, ihn zu holen? Das sollte möglich sein. Ich werde zum Kloster Wusen reisen und dort den Handschuh stehlen. Doch es sollte auch für ihn selbst schwer werden. Und unmöglich für jeden, der kein Samurai war. Ich brauche 2 Monate. Tatsus Panzerhandschuh war Dangems wertvollster Besitz. Es sollte dir eine Ehre sein, dass es dir obliegt, ihn zu beschaffen. Ronin fühlte sich geehrt. Björkun und ich reisen nach Norden. Wir gewinnen die Werwölfe und Eisriesen für unsere Sache und kehren dann zurück. 2 Monate. Wir treffen uns in der Neumondnacht des Drachenmonats mit den 5 benötigten Objekten. Dann sehen wir, was getan werden muss. Die erste Zusammenkunft der Bruderschaft der Erneuerung ist hiermit zu Ende. Sie hörten Der letzte Held von Samit Basu. Teil 2. Das Vermächtnis der Ravianer. Aus dem Englischen von Andreas Brandhorst, Bearbeitung Leonard Koppelmann. Als Erzähler Michael Habeck, Joachim Kerzel, Isis Krüger und Barbara Rattay. Sowie als Kirin Andreas Pietschmann, Ashwin Heiko Deutschmann, Maya Laura Mehr, Stachel Helmut Kraus, Mantrik Peter Matic, Narak Wolfgang Hess, Bali